Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auch ohne Kredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Ja, Bossa Nova ist bestimmt ein Yakuza. Ja, das kann gut sein. Wir haben nämlich festgestellt, Schuld ist nur der Bossa Nova. Genau. Der Boss. Genau. Wie immer. Ist auch immer schlimmer hier. Genau. Ich finde aber, die Tonspur sieht ganz gut aus. Ja, ist eine hübsche Tonspur. Finde ich auch. Eine sehr gut aussehende Tonspur, sehr attraktiv. Ja. Bestimmt auch spannend für Hüllkurven und... So, jetzt warten wir nochmal kurz, ob da zwischendurch irgendwelche komischen Geräusche kommen. Nee, nichts zu hören. Nee, ist auch eine schöne, klare Linie, wenn wir nichts sagen. Ja, ist schön flach hier. Ist wie die Witze. Hast du mich gerade flach genannt? Ja, du bist alles andere als flach, das schneide ich nicht raus. Oder vielleicht auch nicht. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd, dem discordianischen Gedöns-Podcast mit Nerdkram und Comics und Filmen, und wir sind wieder im Kino gewesen. Hallo Kathi. Hallo Steffen. Ja, heute leider am Sonntag wie gewohnt sehr spät. Also das hat es glaube ich noch nie gegeben, dass ein Podcast erst irgendwie am frühen Abend oder späten Abend oder am Abend überhaupt veröffentlicht worden ist, aber das liegt einfach daran, weil hier gerade bei Nerd alles drunter und drüber geht. Also so ein Kuddelmuddel hatten wir glaube ich seit langem nicht mehr. Also Hinweis, bei Veröffentlichung ist es Montag, nicht Sonntag, ihr alten Trödelbacken. Nerd war bisher immer sehr durchgeplant, das gelingt mir die letzten paar Wochen irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung, woran das liegt, ich kann es wirklich nicht sagen. Wir sind, kommen eigentlich relativ frisch aus dem Kino, seit einer Stunde oder anderthalb sind wir wieder hier. Ja. Und haben heute gesehen Guardians of the Galaxy Volume 2. Mhm. Also die zweite Folge. Und ich habe mich sehr auf den Film gefreut, weil die Leute, die dann tatsächlich am Premierentag oder relativ nah am Kinostart im Kino waren, da sehr begeistert drüber waren. Ja, war ein guter Film, also hundertprozentig zufrieden bin ich nicht. Du hast dich im Kino an vielen Stellen auch sehr gefreut. Ja, doch, das ist so dieses, da kommen wir dann später auch nochmal zu, so dieses Nerdtum, was dann befriedigt worden ist, aber viel mehr war es nicht. Mehr möchte ich dazu erstmal noch nicht sagen. Okay, also ich kann dazu sagen, ich habe den ersten Film immer noch nicht gesehen bisher. Ich bin, es tut mir leid, ihr findet das alle bestimmt furchtbar peinlich, aber mir war nicht mal klar, dass Guardians of the Galaxy potenziell im gleichen Universum spielt wie alle anderen Marvel-Sachen. Also ich hätte nie gedacht, dass es eine mögliche Crossover-Folge geben könnte, zum Beispiel von, keine Ahnung, Thor, Captain America, keine Ahnung, dass die sich hier treffen könnten mit Quill oder einem der anderen. Aber das ist durchaus ein Thema, über das wir gleich nochmal reden können, so dieses große galaktische Universum und warum es das getrennt gibt von den normalen Superheldenfilmen, die auf der Erde spielen. Da ist durchaus ein Sinn und Verstand hinter, und das ist eine Methode, die ich auch sehr unterstütze übrigens. Okay. Also das, aber das erkläre ich dir dann gleich im Zweifelsfall, wenn wir dann auf das Thema zu sprechen kommen. Alles klar. Ja, also wir spoilern hier, also wer den Film noch nicht gesehen haben sollte, wartet, bis er ihn gesehen hat oder sie oder ihr, weil das machen wir hier immer, also ohne große Rücksicht auf Verluste wird hier einfach so frei von der Leber weg über den Film geredet. Also, dass wir jetzt irgendwie einen Spoiler-Part machen, haben wir eigentlich noch nie großartig gemacht. Deswegen also vorneweg die Spoiler-Warnung. Ich fand den Film albern. Und ich fand den Film leider war der Film mir einen Tacken, also zu albern. Da wo der erste Teil so eine natürliche Leichtigkeit hatte und wo die Figuren wo die Figuren so aus sich heraus oder die Situation aus sich heraus witzig gewesen sind, hatte ich hier das Gefühl, dass hier wirklich gezielt eine Komödie geschaffen worden ist. Also am Anfang war es noch so ein Science-Fiction-Film mit Comedy-Elementen, auch nicht zu wenig Comedy-Elementen, aber die haben sich eher so aus den Situationen heraus ergeben und waren weniger gewollt. Und ich glaube, dass das der erste Teil, den du nicht gesehen hast, besser hinkriegt, als es dieser zweite Teil getan hat. Also manchmal war es mir zu sehr konstruiert und man merkte, wie immer wieder auf einen Gag hinausgearbeitet worden ist. Und das ist das, was mich an dem Film die ganze Laufzeit von circa 2 Stunden wirklich sehr gestört hat. Also, dass man nicht versucht hat, eine Geschichte zu erzählen, sondern jeder Dialog im Zweifelsfall auf eine Pointe hinauslief. Und das hat mir irgendwann war ich davon müde. Mhm. Das war mein größter Kritikpunkt an dem Film. Und das wird der Film auch leider bis zum Ende nicht los. Also dieses, selbst in einer der etwas, ja, doch bewegendsten Momenten werden noch Witze in die Dialoge oder in die Sätze mit reingebaut. Und das hätte es für mich nicht gebraucht, sagen wir es mal so. Ja, also ich glaube, der zweite Film, ohne den ersten gesehen zu haben, macht genau das, weshalb ich den ersten damals gar nicht unbedingt sehen wollte. Weil ich habe Guardians of the Galaxy, die Werbung vom ersten, gar nicht wahrgenommen als Werbung für einen echten Superheldenfilm, sondern mehr so wie eine Parodie auf Superheldenfilme. Und hat mich nicht interessiert in dem Moment. Mir war die Comic-Serie nicht bewusst, dass es dazu also wirklich eine Vorlage gab und alles. Kannte ich nicht. Und ich wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, in den zweiten Teil zu gehen, aber wir wollten zusammen rein. Genau. Ich hatte durchaus Spaß an dem Film. Er ist laut und bunt und knallig und schnell an vielen Stellen. Er ist aber tatsächlich, also ja, er ist mehr eine Komödie, eine gewollte als alles andere, das auf jeden Fall. Und deshalb hat es auch relativ wenig. Aber also ich merke es für mich immer daran, ob ich einen Film ernst nehme oder nicht, wenn ich viel zwischendrin quatsche. Und ist jetzt nicht so, dass wir uns den ganzen Film über unterhalten hätten, aber ich habe immer mal wieder irgendwas gesagt, irgendwas zu den Kulissen angemerkt, von wegen eine Mischung aus Auenland und Elbenwald und keine Ahnung was. Ja, der Film hat, was du gerade ansprichst, so die Möglichkeit aber auch dazu gegeben. Einfach auch, und also diese Schnelligkeit zum Teil dann auch mal rausgenommen und dann einfach mal so die Kamera über den zahlreichen CGI-Effekten, weil der Film ist im Grunde genommen einer von diesen Digital Backlot-Filmen, wo also gar nicht wirklich ein Schauplatz existiert und alles im Greenscreen stattfindet. Und da wird sich also auch Zeit gelassen. Übrigens einer der größten Fehler, den diese Turtles-Verfilmung macht, also alles mit CGI voll zu prügeln und uns das einfach nicht zu zeigen, was man da gemacht hat. Also nochmal so eine kleine Abzweigung zu dem Ganzen zu anfangen, dann ist das Thema für mich auch gegessen mit dem Turtles-Film, weil da haben wir hier nie drüber geredet. Aber die haben in den Special Features auf der DVD sind sie hingegangen und gesagt, ja, wir haben dieses ganze Set haben wir hier mit Easter Eggs vollgestopft und hier ist was aus den Comics und hier ist was aus der Zeichentrickserie und dieses Set ist 5 Minuten im Bild und alles fliegt in die Luft und man hat nichts davon gesehen. Und das macht Guardians of the Galaxy sehr gut, indem man wirklich sagt, okay, hier ist ein Planetenfremder mit komischer Botanik und man zeigt das wirklich ausladend in vielen Szenen. Und das ist das, was du meinst. Und so dieses, ach, guck doch mal da und guck doch mal da. Das ist ein Punkt, den ich durchaus positiv sehe. Ja, aber es gab auch Stellen in den Dialogen und das ist das, was du gesagt hast, dieses die Gags werden lange vorbereitet, die Dialoge werden lange vorbereitet. Ich weiß schon, was für ein Gag kommt. Ich muss nicht mehr jede Zeile mitkriegen, um am Ende lachen zu können, sondern ich weiß, worauf es hinaus und kann zwischendurch auch mal abschalten und überlegen, ah, woher kenne ich das Gesicht? Wo stecke ich die Schauspielerin hin? Und so. Ich muss nicht die Aufmerksamkeit auf irgendwas groß haben und kann trotzdem lachen am Ende. So, und das ist das, was mich an den Witzen halt auch ein bisschen gestört hat, so. Dadurch, dass der Aufbau oft so lange ist, weiß man dann doch relativ zügig, woraus hinausläuft, wenn die Charaktere einmal so viel, also du kanntest sie ja gar nicht, die Figuren, wenn sie einmal etabliert sind und ich brauchte da, also ich bin immer noch der Meinung, ihr müsst den ersten Teil nicht gesehen haben, um diesen zu verstehen, weil die Figuren werden nochmal sehr ausführlich auch vorgestellt und etabliert. Das ist mit, also die Doppelung ist mir zum Teil auf die Nerven gegangen und ich habe dann ja irgendwann habe ich darauf hingewiesen, okay, Nebula und Gamora sind Schwestern und eine Sekunde später hat es der Film für mich gemacht. Da ist mir eingefallen, okay, ich brauche gar nichts erklären. Genau. Der Film erledigt das. Also ihr werdet alles erklärt bekommen, was euch unter Umständen fehlen sollte. Habt ihr den ersten verpasst. Das ist einerseits eine Stärke und das machen die Marvel-Filme im Gegensatz zu den DC-Filmen, die einfach alles voraussetzen, wo im Zweifelsfall vorausgesetzt wird, dass ihr wisst, wer Batman ist. dann auch, also es wird vorausgesetzt, dass ihr Batman kennt, deswegen wird in Suicide Squad nichts mehr erklärt. Also das ist auch einer der größten Fehler. Suicide Squad rede ich hier gar nicht drüber, das war furchtbar. Es war sehr schön, weil Steffen hat zu Suicide Squad unter dem Hashtag Susi sagt Schrott getwittert. Könnt ihr euch gerne nochmal raussuchen. Genau, es hat sehr viel Spaß gemacht, das nachzulesen. Ja, aber die Tweets waren, glaube ich, das einzig Lustige an dem Film. zurück zum Thema. Genau. Die Handlung geht irgendwie grob darum, das war auch so eines dieser Mysterien des ersten Teils. Wer ist eigentlich der Vater von Star-Lord, von Peter Quill? Und da ist die Story eigentlich grob, dass Yondu ihn von der Erde abgeholt hat und dann nicht da abgeliefert hat, wo er ihn hinbringen sollte. Seine Mutter hat am Sterbebett und ihm auch vorher immer wieder gesagt, dein Vater war ein Engel. Mhm. Und dieser Film beginnt mit so einer Cabrio-Fahrt-Szene wie Kurt Russell. Ja. Das ist richtig, weil ich komme mit Russell Crowe ja, und Kurt genau. Russell immer das durcheinander. Ja, auch immer so. Kurt Russell mit der Mutter von Peter Quill eben in so einem Cabrio durch die Gegend fährt und ihr was Schönes zeigt und das ist so eine sehr romantische Szene und dann kriegt man eben schon mal, da sagtest du, oh, der sieht aber aus wie Kurt Russell. Ich sage, das ist Kurt Russell. Aber diesmal jung gemacht und okay. Ich fand, den haben sie besser jung gemacht, als sie das damals bei Michael Douglas gemacht haben, bei Ant-Man. Michael Douglas spielt ja den ersten Ant-Man, Hank Pym mhm. und Paul Rudd den zweiten Ant-Man, Scott Lang und ich glaube, ich sage jetzt nichts Falsches, weil ich komme auch mit Michael Douglas und Robert Redford immer durcheinander. Lieber ist es Michael Douglas. Michael Douglas, genau. Ja. Ich habe den Film zwar noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass Michael Douglas okay. dabei ist. Ja. Und die beiden, aber Robert Redford war Civil War. Nee, gar nicht wahr, Winter Soldier. Ja. Es gibt so viele Filme. und so viele gute Schauspieler in diesem Film. Ja. Nee, und also der ist hübscher, glaubwürdiger jung gemacht mhm. und auch irgendwie nicht so ganz steif, wie sie es in Ant-Man gemacht haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann kommt im Grunde genommen das Intro und da machen sie auch im Intro was ganz Interessantes. Also die Guardians selber sind im Hintergrund am Kämpfen. Mhm. Man sieht aber Baby Groot, wie wir ihn da so ein bisschen nennen sollen, ja. Im Vordergrund tanzen zu der Musik und der ganze Kampf spielt eigentlich während der Credits, der ersten mhm. Credits eben im Hintergrund ab. Und das fand ich sehr sympathisch. Ja. Und also ich mag Baby Groot und auch diese erste mhm. Szene ist wirklich süß. Gott, ist der niedlich. Boah, ging der mir auf den Sack. Also der ging mir, also irgendwann habe ich auch, also ja, niedlich, also das war ja. So dieses kleine Männchen und ich habe auch im Vorfeld, James Gunn heißt der, glaube ich, der Regisseur mhm. des Films, hat auch gesagt, ja, wir legen ihn an wie Bart Simpson mhm. und er sieht auch so ein bisschen so aus mit dem ja, Kopf und so, stimmt. Also den haben sie wirklich so ein bisschen angelegt, auch vom Charakter wie Bart Simpson. Aber 2 Stunden lang Bart Simpson erträgst du nicht. Und also ich fand den super anstrengend. Ich mochte Baby Groot nicht. Ja, also wahrscheinlich kriege ich jetzt Fackeln und Heugabeln ab, aber ich mochte ihn nicht. Also ich fand ihn super süß zum Angucken. Wirklich, er ist wahnsinnig niedlich gemacht. Ich fand es ein bisschen, also es war tatsächlich ein bisschen sehr, sehr lang bis zum Ende, wo er seinen Zweck als Kleinster der Truppe ja. erfüllt und durch den letzten kleinen Gang kriechen kann, durch den kein anderer mehr durchkommt, nicht mal Rocket. Das war so ein bisschen sehr lang. Also ich hätte irgendwie am Anfang, als der auftauchte als Baby Groot, ich hätte damit gerechnet tatsächlich, dass er im Laufe des Films dann tatsächlich wenigstens das Alter erreicht, das er in der Post-Credit-Scene hat, mhm. als er so als Teenager zu sehen ist. Ja. Und das ist nicht passiert. Also das habe ich tatsächlich über die Dauer des Films. Ich habe mich jedes Mal gefreut, aber das ist so dieses, wie man sich über ein niedliches Kätzchen freut. Es hat dem Film nicht wirklich was gebracht, also in dem Sinne. Vor allem ist die Figur, ja. Baby Groot selber ist eigentlich immer im Weg. Mhm. Also ist eher ein Problem als eine Lösung. Was in einer Szene auch so ein bisschen augenzwinkernd benutzt wird, als er was besorgen soll und immer was Falsches bringt. Mhm. Weil solche Szenen sind ganz häufig so Abkürzungen. Nach dem Motto, da sind 2 Charaktere sind gefangen und der dritte läuft draußen rum, hol das mal, dann wird das geholt und dann geht die Story weiter. Dass man das so ein bisschen dann auch bremst und Groot dann sich also öfter mal irren lässt, ist ganz ja. angenehm. Das macht die Szene, das macht so dieses Plot-Device-Charakter mhm. außerhalb, der zur Gruppe gehört, der was besorgen kann, macht das Ganze so, oder führt dieses Trope so ein bisschen ad absurdum. Mhm. Das Ganze wird aber nur deswegen benutzt, um zu zeigen, dass er ein bisschen schwer von KP ist. Ja. Und am Ende eben so dieses Finale zu haben, dass er einfach immer den falschen Knopf drückt. Und nachdem dieser, ich möchte den falschen Knopf drücken, das dritte Mal kam, habe ich gesagt, komm, es reicht. Ja. Ihr müsst das nicht immer wiederholen. Ich habe kapiert, was ihr möchtet da Spannung aufbauen, dass er am Ende den richtigen Knopf drückt. Also wenn man so einen Trope meilenweit im Vorwurf, also in mhm. der Sekunde, wo es etabliert wird, merkt, dann ist dieses Trope irgendwie so ein bisschen so, ja. Also diese ganze funktioniert dann einfach nicht mehr. Diese ganze Figur Baby Groot war eher ein Problem des Films mhm. für mich als eine wirkliche Bereicherung. Also niedlich war er. Das war aber auch schon dieser Setzling am Ende vom ersten Teil. Also Groot wird ja im ersten Teil mehr oder weniger nicht zerstört. Also es bleibt einem nur so ein, so ein Stängelchen von ihm über und Rocket pflanzt den wieder ein und dann kommt dann eben so ein kleiner tanzender Groot raus. Auch dieser Tanzgag am Ende des ersten Filmes wird nochmal wiederholt im Intro. Also da, wo immer, wenn Drax hinguckt, hat er aufgehört zu tanzen. Also es wird sehr viel von den Gags aus dem ersten Teil auch wiederholt. Das ist auch so mein Kritikpunkt. Also dass einfach sehr viel, was im ersten Teil gut funktioniert hat, hier aber nochmal gemacht wird. Und dann ist für mich ein Sequel kein Sequel mehr, sondern unnötig, weil wenn ich das haben möchte, was ich im ersten Teil bekommen habe, gucke ich mir den ersten Teil an, da brauche ich kein Sequel für. Ja. Das ist auch ein zweiter Kritikpunkt, den ich so habe. Also es wird einfach, also die Figuren, die Interaktion, die Art, wie die Figuren miteinander agieren, ist zum Teil, es sind 1:1 die gleichen Situationen wie im ersten Teil. Mhm. Das ist der Kritikpunkt. Also das kann ich natürlich jetzt, da ich den ersten nicht gesehen habe, ist es mir nicht in dem Sinn auf die Nerven gegangen wie dir sicherlich. Aber es ist tatsächlich so gemessen an der eigentlichen Handlung, die erzählt wird. Also Peter Quill trifft die Person, die seinen Vater darstellt, und muss mit der interagieren und gucken, auf wo man sich dazu positioniert zu diesem Vater und wer das überhaupt ist und zu viel drumrum. Ich kann es so ganz schwer beschreiben, aber ich hatte irgendwie so, es war wahnsinnig viel erwartbar und vorhersehbar. Mhm. Und zwar sowohl in den einzelnen Gags als auch in der Gesamthandlung durch den Film durch. Und vor allem, wenn man einmal kapiert hat, wie die Figuren untereinander funktionieren, wiederholen sich die Gags. Also auch ein Drax, den ich also als Figur selber in diesem Film und auch vorher mega sympathisch finde. Also Dave Bautista ist eigentlich Wrestler und hat schauspielerisch vorher noch gar nicht so viel gemacht, macht jetzt seit dem ersten Teil auch nebenher nochmal andere Rollen, also nicht nur diese Superheldenkram, sondern taucht auch öfter mal als Schauspieler auf. Den hatte man beim ersten Teil schon nicht auf der Rechnung und hier auch nicht. Also der macht der liefert da eine Leistung ab. Ich habe jedes Mal gesagt, boah, ist der Typ geil. Mhm. Aber die Witze, die ganze Situation, wie er auf die anderen Figuren reagiert, ist nicht mehr so originell wie im ersten Teil, wo es wirklich super funktioniert hat, wo einfach alles komplett, also nach dem Motto, es gibt ja diesen Spruch im amerikanischen The joke got over your head. Und dann sagt Dave Bautista, Drax im Grunde, ich bin so schnell, über mich geht gar nichts drüber. So auf dem Level agiert eben Drax im ersten Teil, weil das einfach die Witze oder die Sprichwörter nicht versteht. Mhm. So der Punkt, wo man sagt, er hat so leicht autistische Züge, auch wenn es ein bisschen vielleicht auch zu viel gesagt ist, also ihn als Autisten zu bezeichnen, er kommt einfach so mit Sprichwörtern und geflügelten Wörtern nicht so ganz zurecht. Hier ist er zum Teil einfach nur ein Arschloch, also einfach nur unsympathisch. Gerade wenn er dann eben mit Mantis interagiert, wo er seinen Eindruck eben vermittelt, dass sie für ihn nicht attraktiv ist und dann eine Sekunde später, also das Ganze nochmal ins. Die ersten Momente ist es noch interessant, weil er so gerade heraus ist und nicht wirklich, wie sagt man denn, nicht so er hat kein Taktgefühl in dem Sinne. Kein Taktgefühl und er redet eben nicht durch die Blume, sagen wir es mal so. Genau. Das macht er nicht. Und das ist auch okay als Figur, wenn man das macht. Aber es strengt irgendwann an. Also diese eine Sache ist irgendwann genug. Und dann hat man, dieser Witz wird immer und immer wieder gekaut. Unabhängig davon, wie groß und wie gut ich die schauspielerische Leistung von Dave Bautista einordne, der in Anführungszeichen vorher nur ein Wrestler gewesen ist. Auch das bedarf schauspielerischem Vermögens, weil Wrestling im Grunde genommen auch eine Show ist. Oh mein Gott! Ich hab's gesagt. Aber das ist auch vollkommen okay, dass Wrestling Show ist, weil ich lese auch Comics und das ist auch nicht echt. Ja. Das Problem ist einfach, dass jede einzelne Szene, in der er so einen Witz macht oder so einen Spruch hat, bleibt halt nicht bei, dass er einmal was sagt, sondern er sagt es dann dreimal oder viermal oder sowas. Und zwar immer in der gleichen Szene. Und das macht dann irgendwie, das ist dann einfach immer drüber. Wenn das einmal sagen würde, wäre es immer noch witzig gewesen. Aber er hört nicht auf und das macht's für den Zuschauer oder für die Zuschauerin einfach so ein bisschen so, ja, ich habe verstanden. Genau. Und das passt, das funktioniert im ersten Teil einfach viel, viel besser. Und das meine ich, wenn ich sage, es wird wiederholt und im Zweifelsfall noch verdichtet, was im ersten Teil passiert und dann ist es zum Teil nicht mehr witzig. Auch so, dass Rocket zum Teil immer noch so, Depressionen hat aufgrund seiner Herkunftsgeschichte, da können wir gleich mal näher drauf eingehen. Das wird ja auch nochmal wiederholt. Das wird auch im ersten Teil besser aufgelöst. Es ist Wahnsinn, dass ich in einem Marvel-Film gewesen bin, aus dem ich freudestrahlend und wirklich mit einem großen Genuss rausgekommen bin und jetzt nur 2 Stunden später sage, nee, war nicht so gut. Also es ist ein bisschen interessant gerade. Es ist kein schlechter Film, möchte ich mal dazu sagen. Er macht sehr viel Spaß, aber es gibt echt einiges, worüber man meckern kann tatsächlich. Also echt, es ist, glaube ich, einer von den Filmen, die in dem Moment, in dem man sie sieht, wahnsinnig viel Freude machen, ganz viel anbieten, wo man auch als nicht Nicht-Auskenner oder Auskennerin, so wie ich, viel mitnimmt und viel Freude dran hat. Er ist toll besetzt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und es ist aber tatsächlich so, wenn man Zeit hat, darüber nachzudenken, dann verliert der Film. Der Film verliert eben hauptsächlich auf der, wie sagt man, intertextuellen, nein, auf der Humor, auf dem Drehbuch, auf den Dialogen tatsächlich sehr. Von der Story her funktioniert das. Es sind natürlich etliche Tropes, so dieses, ich habe keinen Vater, mein Vater ist aber der Böse. Mhm. So dieses Star Wars-Ding ist halt mit drin. Was, wenn man die Comics kennt, gar nicht so eine große Überraschung ist, dass Ego tatsächlich der Böse ist. Mhm. Na, schönen Gruß an Volker. und das ist gar nicht so eine große Überraschung, aber ich fand, wie darauf hingearbeitet worden ist, war sehr geschickt. Also so von der Handlung und von der Story und von der Progression der Handlung war das sehr geschickt. Auch dass die Guardians sich hier immer so von einem Problem ins nächste manövrieren und dann sich so selber am Haarschopf aus der Scheiße ziehen müssen, hat mir wieder sehr gut gefallen. Das war auch so der große Stick des ersten Teils. Im ersten Teil war es ja auch eher nochmal so eine Gruppe Widerwillen, die sich so ein bisschen bisschen finden musste, genau, das ist, habe ich gesucht, auch zusammenfinden musste, und hier hast du wirklich schon so ein eingespieltes Team, die schon den x-ten Auftrag miteinander erledigen. Also das auch teilweise einfach schon zu viel Zeit miteinander verbracht haben, sich auf den Keks gehen, also schon so die ganzen Ecken entdeckt haben, wo man sagt, okay, nicht die Nummer schon wieder, so zum Beispiel. Das ist schön gemacht tatsächlich. Also das ist so dieser Aspekt, der mir bei den Fast and the Furious Filmen dann nach einer Zeit einfach auf die Nerven gegangen ist, weil da gibt es nur noch so dieses eine Schlagwort, was in jedem Trailer, in jeder Film auch drin ist: Familie, Familie, Familie, Familie. Mhm. Und das funktioniert hier in diesem zweiten Teil wesentlich besser, weil irgendwann gibt es auch so diese Dialoglinie: Was ist das denn, eine Gruppe, die sich nur nervt und anschreit, was soll das? Und da sagt einer, das ist Familie. Ja. Und das trifft es einfach total gut. Ja. Die bleiben trotzdem zusammen, eben nicht, weil sie sich gern haben, sondern trotzdem sie sich nicht gerne haben. So, ja. Das ist das, was ich witzig finde. Und da funktionieren die Figuren untereinander, weil die sind halt richtig, richtig unterschiedlich, haben alle eine andere Herkunft, andere Fähigkeiten. Die ergänzen sich als Gruppe sehr gut. Mhm. Und da, das ist die Stärke dieser Gruppe einfach. Und gar nicht so sehr, dass die Dialoge funktionieren, sondern jede von diesen Beziehungen der Figuren untereinander, die Figurenbeziehungen funktionieren insgesamt besser, als es die Figuren selber tun. Also als einzeln, also untereinander funktionieren die Figuren sehr gut. Das stimmt. Also das fand ich auch sehr schön, dass auch tatsächlich alle Figuren zueinander, gerade aus diesem Kernteam, eben in Beziehung zu allen anderen Figuren aus diesem Kernteam stehen. Das hat man das ja häufig, dass man irgendwie so den Leader aus der Gruppe hat und dann den Love Interest für den Leader der Gruppe. Und das nicht heißt, dass es das nicht trotzdem gibt, aber das ist ein anderes Thema. Es gibt es trotzdem, genau. Aber es ist dann meistens so, die anderen sind dann mehr so Sidekicks, die auch mal was sagen dürfen, und dann haben die eine Beziehung zu dem Leader im Zweifelsfall, aber schon keine mehr zum Love Interest teilweise und schon gar nicht untereinander. Und das ist hier halt wirklich anders. Also die haben wirklich, die reagieren alle anders auf Baby Groot, alle reagieren anders auf Rocket, gehen anders mit dem um. Und du merkst halt ganz, ganz oft, hat jeder seine eigene Art, mit jedem anderen aus dem Team umzugehen. Du merkst halt ganz oft so, dass Rocket nicht gut mit Drax auskommt, weil ihm so seine Art zu reden auf die Nerven geht. Dann auf der nächsten, im nächsten Moment merkst du aber zum Beispiel, wie gut Rocket und Quill im Kampfeinsatz miteinander arbeiten. Also die springen unisono im gleichen Moment aus dem Raumschiff und sind im Einsatz und wissen genau, wie sie aufeinander reagieren sollen, wenn auch Kommunikation oft komplett schief geht unter denen. Mhm. Also das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Also es gibt so diese eine Szene relativ zum Ende. Er fragt mal, ob die irgendwo Ducktape haben. Und er fragt alle rum, hast du die auch gefragt? Und ich habe irgendwen gefragt, der daneben gesessen hat. So. Genau. Das ist eine ganz normale, fehlgeschlagene Kommunikation, und das passiert in diesem Film halt auch regelmäßig. Ja. So, ne? Und das ist ganz schön. Dann auch so dieses, was ich im ersten Teil noch so ein bisschen anstrengend fand, weil du so eine reine Antagonistin mit ihr hattest, die Beziehung Gamora und Nebula. Mhm. Auch beide Schauspielerinnen sehr gut. Mhm. Du hast den Namen von der Gamora, glaube ich. Zoe Saldana. Genau. Sonst eigentlich bekannt aus Star Trek, wo sie mir ehrlich gesagt ein bisschen untergeht. Ja. Die ist hier einfach nur dermaßen großartig. Ja. Und als Nebula Karen Gillan, die ich auch hier richtig, also die hat halt jahrelang den Companion des Doktors gespielt in Doctor Who und war da immer so ein bisschen die großmäulige, großschnäuzige, also so das Gegenstück zum Doktor, also manchmal auch ein bisschen schlecht zu kontrollieren, hat dem Doktor auch auf den Arsch getreten. Und hier spielt sie einfach so was komplett anderes, so eine richtig erschütterte Person, so komplett in ihren Grundfesten erschüttert und in so einer ewigen Rivalität zu ihrer Schwester stehend. Und auch das ist ein Plot, den ich einfach hier in diesem Film wichtig finde, aber auch nur deswegen, weil man ungefähr erahnen kann, worauf er hinausarbeitet. Also ein zweiter Kritikpunkt für mich ist, wenn man sich die Architektur des Marvel Cinematic Universes anguckt, dann wird man hier mehrere Startpunkte für Plots erkennen, die in weiteren Filmen erst wichtig werden und für einen einzelnen Film eigentlich nicht nötig gewesen wären. Ja, also wenn's, ich komme ja aus der Bücherecke eher, dieser zweite Guardians of the Galaxy Film wirkt am ehesten wie der Auftakt zu einer Trilogie, Quadrologie etc. pp., wo ganz viele Handlungsfäden schon aufgenommen werden. Es wird auch ein Handlungsfaden komplett durcherzählt, aber ganz viel sind im Prinzip so begonnene Stücke, die aber noch nicht fortgeführt werden und wo aber klar ist, okay, da kommt noch was. So. Und so wirkt dieser Film an vielen Stellen. Also es wird ganz, ganz viel aufgemacht, erzeugt auch durchaus Neugier und Lust auf weitere Filme, so ist es gar nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass es ganz schlimm wäre, aber es ist so ein bisschen unbefriedigend. Also es hat eher wirklich nicht den Eindruck, es ist ein zweiter Teil für irgendwas oder ein Sequel zu irgendwas, sondern es ist der erste Teil von irgendwas. Und das ist genau das Problem des Marvel-Universums, Marvel Cinematic Universes. Das ist auch der große Kritikpunkt in die Serie. Oder es ist ja nicht nur eine Serie in sich, also nicht nur Guardians of the Galaxy als Serie, sondern dadurch, dass eben auch unter den Filmen untereinander horizontal erzählt wird, kann man das ja wirklich als die größte Serie der Welt ansehen. Ja. Was häufig auch eben für die Marvel-Filme genannt wird, oder wie sie auch benannt werden im Großteil. Und da, also wenn man sich dessen nicht bewusst ist, wenn man nur diesen einen Film sieht und dann guckt man den nächsten Guardians of the Galaxy und ist dann irritiert, weil diese Fäden nicht da aufgelöst werden, sondern hier werden eben auch Fäden aufgemacht für den nächsten Avengers-Film, der, glaube ich, nächstes Jahr ins Kino kommt und vielleicht auch ein bisschen was für Thor. Ja. Und das ist der Punkt, wo für mich die Marvel-Filme schon seit ein paar Jahren so ein bisschen versagen. Mhm. Weil in der Sekunde, wo man wie ich eben in jeden Marvel-Film reingeht und das sowieso mitbekommt, hat man eben auch die Möglichkeit, das große Ganze zu erkennen. Mhm. Aber wir beide... Ich habe bei Weitem nicht alle gesehen. Mhm. Ich hinke immer noch ein bisschen hinterher. Ich bin ganz froh, dass du so ein großer Fan bist. Aber dann kann ich mit dir zusammen das alles nachholen. Und dich stört das meistens auch nicht, einen Film ein zweites Mal zu gucken oder so. Wenn es nicht direkt nacheinander ist, ist es kein Problem. Genau. Und ich habe das Glück, wenn ich sowas wie Guardians of the Galaxy Teil 2 sehe, ich kann dich fragen, wenn dann mal doch was kommt, was Marvel nicht erklärt. Also MCU erklärt ja wirklich alles, hast du auch wirklich gesagt in der Szene, wo du mir gesagt hast, so, das ist übrigens die Schwester von Gamora. Und dann kam es, hier, das ist die Schwester von Gamora. Genau. Im Film ist, ach ja, ist ein Marvel-Film, der erklärt mir alles. Da muss ich gar nichts erklären. Das ist in 99,9% aller Fälle richtig. Und es gibt aber eben dieses 0,01%, wo es nicht erklärt wird, weil es in einem anderen Film drin steckt. Und dann stehe ich manchmal da und denke so, ich habe den Film nicht gesehen. Welcher ist es? Ich habe den nur einmal gesehen. Ich erinnere mich nicht an alle Details. Ist ein bisschen anstrengend manchmal, wo ich denke, ich habe dich zum Nachfragen. Du weißt es in der Regel. Man kann es natürlich auch googeln hinterher, aber das mache ich nicht im Kino. Und in dem Moment sitze ich da und denke so, hä? Was? Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich in diese Filme reingehe. Und das ist gleich ein weiterer Punkt, den ich danach aufmachen möchte. Und dann auch sofort weiß, worauf das jetzt anspielt. Was für ein Fanservice das jetzt ist. Mhm. Weil ich mich in den Comics bei Marvel weniger gut auskenne als bei DC. Mhm. Obwohl ich diesen Fanservice bei Marvel mehr genieße als bei DC. Mhm. Das liegt aber auch daran, weil ich die Filme bei Marvel mehr genieße als bei DC. DC, macht doch endlich mal schöne Filme. Macht doch mal gute Filme. Eine Chance gebe ich euch noch bei Wonder Woman. Jetzt wenn hier ihr bitte, den versau, dann ist er ganz unglücklich. Und jetzt hier bitte so ein Sitcom-Lachen einfügen. War das gut? Ja, sehr gut. Gut, sehr gut. Tausche ich gleich aus. okay. Nee, aber das ist so ein Faktor, wo ich einfach dann auch manchmal da sitze und mich auch selber unverstanden oder mich selber dann und wo ich dann selber auch da sitze und nicht verstehe, was der Film von mir möchte, einfach weil ich nicht in der Lage bin, die Figuren zu erkennen, weil ich nicht begreife, wie das alles zusammenhängt. So, das ist ein echtes Problem. Und ich habe eben auch, also am Ende gab es halt mehrere, also es gab, glaube ich, bei diesem Film 5 Post-Credit-Szenen, wo am Ende dann so ein Reveal kam und ich erstmal nicht gewusst habe, was dieser Film von mir möchte. Mhm. Also, wer diese Figuren sind, die da erklärt werden, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich musste das auch recherchieren. Und das sind so Dinge, wo ich denke, da überfordert Marvel jetzt nicht nur das Publikum, was sich mit Comics überhaupt nicht auskennt. Mhm. Und das ist ja die vorrangige Zielgruppe dieser Filme, sondern die überfordern zum Teil sogar ihre Fans. Mhm. Und das ist, ich habe hinterher recherchiert und ich konnte alle Figuren dann zumindest anhand dessen zuordnen, was ich dann recherchiert hatte. Mhm. Aber in den jeweiligen Szenen, in denen sie da aufgetaucht sind, konnte ich sie nicht erkennen, weil sie selbst zu dem, wie sie aktuell in den Comics sind, noch anders sind. Ja. Und das ist so ein Faktor, den ich, also klar, Adaption und wir machen es modern und eventuell so, wie wir sie in den nächsten paar Filmen auch brauchen. Die haben sich Gedanken dazu gemacht. Und ich, wie gesagt, die Figuren untereinander und auch die Marvel-Figuren funktionieren in den Filmen wunderbar. Aber wenn sie einmal aufblitzen, einmal auftauchen, du hast keine Chance, teilweise auch als Marvel-Fan rauszufinden, wer ist das überhaupt. Ja, das irritiert mich. Und dann musst du wirklich Hardcore-Fan sein und dann hast du den... Es ging mir schon tatsächlich in dem klassischen Marvel-Cameo von Stan Lee so. Mitten im Film, relativ unzusammenhängend irgendwie mit allem anderen, kommt eine Szene, wo Stan Lee mit einem Raumanzug und so einem Glashelm-Bla-Dingens da auf einem sehr wüsten Mond, würde ich jetzt mal sagen, oder Asteroiden oder so, also es ist irgendwie so kein Leben, nichts drauf, so sitzt und sich mit Leuten unterhält, große Eierköpfe. Ich weiß, ich kenne die, ich habe die schon mal irgendwo gesehen, ich kann die überhaupt nicht. Ich dachte gleich, wer ist das und du aus wie einen Kopf. Wahrscheinlich. Und es war aber wirklich so, das war so, wir haben mal kurz in einen anderen Film reingeschaltet und es ist, die kommen auch nochmal in der Post-Credits zu. Ich habe an deiner Reaktion darauf abgelesen, okay, die werden noch eine Rolle spielen. Das wird noch, also es macht eine Tür auf, durch die zu gehen, sich offenbar lohnen wird. Das finde ich schön, aber das wäre mir nicht bewusst gewesen, wenn ich nicht dich neben mir sitzen gehabt hätte. Ich hätte gesagt, ja, ich kenne die. Ich hätte die jetzt auch irgendwie so ähnlich zugeordnet wie in den Terry Pratchett-Romanen Die Revisoren. Möglicherweise allein, weil die auch so Umhänge tragen. Die so ein bisschen die Wächter des großen Ganzen sind. Du liegst erstaunlich richtig gerade. Okay, ja. Cool. Soll ich es erklären? Ja, bitte. Es gibt im Marvel-Universum, Marvel-Film-Universum die Theorie, dass Stan Lee ja in allen diesen Filmen auftaucht und immer als andere Rolle. Und dass es eben nicht immer eine andere Figur ist, so wie er sich ja zum Teil darstellt, sondern immer der gleiche Stan Lee. Okay. So. Und die einzigen Figuren, die im Grunde genommen überall dabei sein können, ohne groß Einfluss auf die Handlung zu nehmen, weil das macht Stan Lee ja auch nicht, sind die Watcher. Und der bekannteste Watcher, den du wahrscheinlich kennst, ist Uatu, der Watcher, der in einer der bekanntesten Fantastic Four-Reihen auf die Erde kommt und die Fantastic Four vor Galactus warnt. Ja, genau. Und dann kommt der Silver Surfer dazu. So, das ist Uatu the Watcher. Das ist dieser große Eierkopf, den du eben meintest. Ja. Und die Theorie ist eben, dass Stan Lee einer dieser Watcher ist. Und deswegen spricht Stan Lee in dieser Szene auch an, nach dem Motto, ja, und dann war ich der FedEx-Bote, weil das ja auch die Rolle ist, die er zum letzten Mal in Civil War hatte, als er eben auf Tony Stark getroffen ist. Das stimmt. So, ne? Das war das letzte Mal, als er eben als Marvel-Charakter aufgetreten ist. Witzigerweise hat Stan Lee in den Fantastic Four auch den Postboten der Fantastic Four gespielt. Eine Figur, die es auch wirklich gibt. Also den Postboten der Fantastic Four ist tatsächlich eine existierende Figur. Das einzige Mal, wo Stan Lee eine tatsächliche Figur von sich selber gespielt hat. Ansonsten spielt er, glaube ich, einmal war, glaube ich, Hugh Hefner, das andere irgendwie Larry King oder sowas. Oder wollte bei Larry King rein. Ich weiß, auf jeden Fall, ein paar Mal haben sie ihn auf Figuren anspielen lassen. Aber Stan Lee soll, das war zumindest bisher die Theorie, einer dieser Watcher sein oder zumindest mit denen zusammenarbeiten. Und James Gunn, der Regisseur, und auch Kevin Feige haben das vor kurzem auch online bestätigt. Okay. Also hatte ich schon mal gelesen und ich wollte einfach die Szene sehen, um da sicher zu gehen, ob ich das damit dann auch wiedersehe. Und ja, und das ist vor allem deswegen so ein bisschen so eine kleine Sensation, weil Marvel und Fox, glaube ich, dann nochmal so einen kleinen Deal abgeschlossen haben, dass sie nochmal so eine Figur getauscht haben. Und ich glaube, selbst Ego haben sie noch von Fox mit rübergekriegt. Also die haben sich im Grunde genommen recht an ihren eigenen Figuren zurückgeholt, eben aufgrund dieser ganzen Lizenzgeschichten. Und ich glaube, dass die Watcher auch mit in dieses Fantastic Four-Franchise reinfallen. Okay. Und auch das haben sie sich jetzt wieder besorgt. Und das ist ganz angenehm. Das ist einer von diesen Punkten, wo ich da wirklich, genau wie es beim Power Rangers-Film, wir auch gesehen haben, auch besprochen haben, ganz häufig hatte so diese kleinen Fan-Momente, wenn auf Dinge angespielt worden ist, die ich aus der Serie kannte. Das habe ich hier mehrfach gehabt. Also so ganz kleine Anspielungen, zum Teil im Subtext. Dinge, die da mit reingespielt haben. Dinge, die auch in der Übersetzung merklich verloren gegangen sind. Wir können da gleich, also wenn du noch irgendwas anderes hast, reden wir da vielleicht zuerst drüber. Ansonsten können wir gleich mal so ein bisschen in den Fan-Wank ablaufen. was du schon mit dem jungen Kurt Russell gesagt hast, ich fand das total witzig, weil der war so gut gemacht auf jung. Ich hätte schwören können, die haben einen Double gefunden von dem jungen Kurt Russell. Also ich habe auch gesagt, guck mal, der sieht total aus wie Kurt Russell. Ich habe sogar gesagt, der sieht aus wie Russell Crowe. Und dann habe ich mich noch korrigiert auf Kurt Russell. Wir haben beide das Problem, die Namen durcheinander zu bringen. Und dann hast du mir gedacht, ja, das ist Kurt Russell. Und ich so, ah, okay, alles klar. Aber das Casting war mir vorher bekannt. Was ich in dem Film einfach witzig finde, um nochmal so ein bisschen die Motive auch zu nennen, das ist, glaube ich, aber auch so ein Superheldenmotiv, was viele Superhelden haben. Muttertod und Vaterprobleme. Mhm. Das ist so ein bisschen so dieses, das ist, glaube ich, so ein Thema, was Superhelden alle haben. Also sowohl Batman ist ganz weise, aber Elterntod und der Vater. Oder Vaterfigur, Spider-Man, dann Superman, zumindest der aktuelle. Tony Stark hat das, beide Eltern tot und der Vater ist aber auch irgendwie jemand, mit dem man nicht klarkommt. Das war genau zu sehen, dass bevor die diesen Unfall hatten, die Stark-Eltern, dass es da noch Streit gab zwischen Vater und Sohn und die Mutter noch versucht zu vermitteln. Und das war auch, glaube ich, im zweiten Iron Man war das, glaube ich, auch relativ deutlich, dass es so Rückblenden gab, also so Filmmaterial, wo er dann auch merkte, ich werde meinem Vater niemals gerecht werden. Und dann kam ja immer so diese persönliche Botschaft an ihn auf diesem Filmmaterial, wo er dann merkt, okay, mein Vater hat noch ein bisschen was mehr für mich geplant. Mhm. So, das ist ein Motiv, was sich durch Superhelden zieht. Ja. Und das ist hier eben auch Thema, weil dieses Motiv, wer ist mein Vater? Du denkst halt einfach, okay, das ist sein einer Vater, der hat nur dieses eine Kind gezeugt. Mhm. Und irgendwann kommt dann raus, Ego ist aber dann doch der Böse. Und dann möchte er am liebsten das ganze Universum zerstören. Weil ich das schön finde, also was ich, das habe ich ein bisschen gefeiert, aber vielleicht bin ich da auch einfach nicht tief genug in den Tropes drin. Die sind dann irgendwann dabei, diesen Planeten-Ego zu zerstören und hängen dann schon wieder, nachdem sie vorher eine Weile getrennt waren, alle zusammen rum. Und unter anderem eben Peter Quill und ich weiß gar nicht, Rocket ist noch dabei und noch ein paar andere und so. Und einer meint halt über Peter Quill so von wegen, Mann, hast du Probleme? Oder der hat junger Probleme. Und er so, natürlich habe ich Probleme, wenn dieses Arschloch da mein Vater ist. Und zeigt eben auch den. Das fand ich irgendwie ganz witzig, weil das so tatsächlich eben das wirklich auf den Punkt bringt, diese vielen Probleme, dieses entweder Vater tot oder Vater ist ein Bösewicht-Ding. Genau. Was wirklich häufig aufdrückt. Und das war sehr so in your face. Und das findest du ja witzigerweise bei Gamora und bei Nebula auch wieder, weil deren Vater ist halt Thanos und das ist halt irgendwie der Zerstörer des Universums. Also wenn es Ego nicht geschafft hätte, schafft es demnächst Thanos. Und den sehen wir spätestens dann ja in Infinity War auf einem relativ großen Level auch. Mhm. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die an Thanos im nächsten Thor-Film dann vorbeikommen. Zumindest erwähnen müssen sie ihn. Mhm. Aber ich glaube, dass in Infinity War, der soll sich auch relativ deutlich auf Thanos konzentrieren, wie ich gehört habe. Und da wird man dann auch nochmal so ein bisschen diese Beziehung sehen. Ich glaube, der erste Guardians of the Galaxy ist dann auch der Film, bei dem Thanos auch nochmal ein bisschen deutlicher zu sehen ist, weil da so ein Strippenzieher im Hintergrund ist. Okay. Ich glaube, dann wäre es dir auch nochmal sicher nochmal leichter gefallen zu erkennen, wer ist Thanos und warum hat er so eine wichtige Rolle in diesem Universum, weil der ist einfach echt wichtig. Ja. Er wird halt nur im zweiten nur namentlich erwähnt, quasi man sieht ihn gar nicht. Weil er für den Film auch für den Film selber ist es unwichtig. Genau. Wichtig sind Nebula und Gamora, die eben so diese Schwestern-Ding so ein bisschen. Genau. Und das wird auch nur, also es gibt, glaube ich, gar keine Rückblenden in dem Film sonst. Also es gibt diese Erinnerungsbilder, die Ego schafft. Und es gibt diese Startszene, dieses Intro. Was aber in dem Sinne ja keine Rückblende ist, sondern eine Auftaktszene, sagen wir es mal so. Ja, es zeigt ja, dass er dann, also dass er seiner Frau Meredith quasi dann schon mal dieses Pflänzchen zeigt, was auf der Erde gepflanzt hat, um dann eben so ein bisschen diesen Plan dann hinterher. Du denkst, okay, der hat seiner Freundin dann eine kleine außerirdische Blume gepflanzt, weil er ein Alien ist. Genau. Dann stellt sich aber raus, dass diese Pflanzen dann dafür da sind, um dann eben das Universum. Also er hat das, also Peter Quill ist nicht das einzige Kind von Ego in dieser Welt, sondern es ist. Ist nur der Einzige, der zufälligerweise die richtigen Gene hat. Genau. Die Celestial-Gene. Und es gibt dann eben noch irgendwie tausende andere, wo sie dann irgendwann die Reste von in irgendeiner Höhle finden. Auch so ein bisschen Plot Convenience. Ja. Aber auch diese Geschichte eben von Gamora und Nebula wird halt einfach nur wirklich in Dialogen erzählt und nicht in Rückblenden oder irgendwas gezeigt. Das reicht auch, weil man sieht, reicht auch für man, das ist auch gut so, genau. Allein diese erste Auseinandersetzung zwischen Nebula und Gamora im ersten Teil, also wo du wirklich gemerkt hast, was für ein Tier Nebula ist, also wirklich auf die Urinstinkte, Aggression und Jagd aus, also weil sie einfach wirklich einen Hass gegen ihre Schwester hat. Und Thanos adoptiert die Mädchen und bildet sie eben zu Kämpferinnen aus und die beiden sind auch nicht die einzigen. Das kommt noch dazu. Also das wird von Gamora, glaube ich, in einer Szene auch angesprochen. So, geh lieber zurück und hilf den anderen. So, und obwohl die beiden einfach die persönliche Feder haben, einfach weil die direkt miteinander in Konkurrenz standen in ihrer Kindheit. Und das löst sich eben auch zum Film nur so halb. Jetzt habe ich den Faden verloren, weiß nicht mehr, wo ich hin wollte. waren bei den Rückblenden, in denen erzählt wird, also genau. Nicht Rückblenden, sondern in den Dialogen, wo einfach erzählt wird, wie das abgelaufen ist in der Kindheit von. Und auch so diese, also mir hat ehrlich gesagt so ein bisschen die Identifikation von Peter Quill zu seinen, in Anführungszeichen, Geschwistern gefehlt. Weil ja. Er merkt halt nur irgendwann in der Sekunde, dass die Motive von Ego eben doch nicht so schön sind und dass er nicht der Nachfolger von Ego werden soll, sondern er soll ihm nur unterstützen, das Universum zu genau. unterjochen. Ja. Und in der Sekunde ist er eben nicht mehr begeistert davon und fängt dann eben auch sofort an, Ego zu bekämpfen, eben weil auch klar wird, okay, er hat seine Mutter auch absichtlich getötet, ja. einfach um sie loszuwerden, weil Ego dann irgendwann sagt, wäre sonst ein viertes Mal runtergekommen, dann wäre ich da geblieben, hätte ich meinen Plan nicht erfüllen können. Und deswegen habe ich sie getötet. Und dann hat er natürlich seine Mutter ist ihm halt noch wichtiger als sein Vater. Ja. Da spielt der erste Teil auch ganz, ganz deutlich drauf. Und deswegen hat er dann auch kein Problem, seinen Vater dann eben auch zu verletzen, zu verwunden und dann auch sehr, also zumindest die menschliche, den menschlichen Avatar, so kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Also nicht den Planeten, der Planet selber ist Ego, so kennt man ihn noch aus den Comics, sondern eben den menschlichen Avatar dann eben auch im Grunde genommen auseinanderzunehmen und dann gegen ihn auch zu rebellieren. Und dann ist in der Sekunde sein Ziel erreicht und sein eigentlicher Vater, und das stellt sich dann hinterher so, nicht, dass es nicht schon im ersten Teil drin gewesen wäre, aber es wird gar nicht so deutlich herausgearbeitet, Yondu eben, der ihn ja aufgezogen hat, obwohl das auch immer so eine eher toxische Beziehung zwischen den beiden gewesen ist, aber Yondu sagt dann auch, du bist schon mein Junge. Ne? Ja. Ja, und ich meine, dass Yondu das, also das war für mich relativ klar jetzt im zweiten Teil, es gibt so eine Szene, also erstmal ist es ein Gespräch zwischen Peter Quill und keine Ahnung, wo Peter halt meint, der hat mich halt behalten, weil ich so schön klein war und an Sachen rangekommen bin, die sie sonst nicht hätten, war leichter dann auf die Art zu klauen. Und exakt diesen Wortlaut wiederholt Yondu später im Gespräch mit Rocket, glaube ich. Aber das ist dann an der Stelle war für mich klar, okay, das ist was er sich selber und allen anderen vorgemacht hat, als Entschuldigung dafür, diesen Jungen adoptieren zu können. Also da war es dann keine Überraschung mehr, dass am Ende Yondu gesagt hat, irgendwie so, ja, ich habe dich behalten, weil ich dich nicht diesem Irren ausliefern konnte, von dem ich dann mittlerweile wusste, was der mit den Kids macht. Mhm. Und später auch nicht zugeben konnte, dass du mir ans Herz gewachsen bist, ernsthaft. Genau. Wobei ich fand es einfach geschickt, weil Yondu ist halt im ersten Teil so ein bisschen so der Schatten von Peter Quill, weil der ihm auch so ein bisschen hinterher rennt, weil die haben halt noch eine Rechnung offen. Mhm. So dieses, na, eigentlich hätten wir ihn essen sollen, kommt im ersten Teil halt öfter. Mhm. Ne? Sagt dem Motto, ja, ist ein kleiner Junge, ein kleiner Mensch, die schmecken gut. So, ne? Das ist halt im ersten Teil andauernd. Und das ist halt, ja. Und da kommt so dieses, ich bin dein Vater, Peter, kommt da gar nicht so raus. Das kommt dann erst im zweiten Teil tatsächlich dazu. Aber eben, weil dieses Motiv Familie da wesentlich stärker im Vordergrund steht. Ich glaube, das ist so ein Punkt. Ja, also das sind so Dinge, da war der Film einfach insgesamt ungeschickt, was nicht heißen soll, dass er nicht fantastisch aussieht. Mhm. Knallbunt, wie du schon sagtest. Ja. Zuweilen, wenn die Witze wirklich zünden, dann liegst du vor Lachen auf dem Boden. Also die paar Szenen, die wirklich, also es sind einiges, nicht nur ein paar. Die Szenen, die wirklich reinhauen, die hauen dann auch rein und das funktioniert dann auch sehr gut. Wie gesagt, ich fand Groot eher nervig, ich fand Drax unsympathisch, obwohl er mir am ersten Teil mit seiner unbeholfenen Kommunikation sehr gut gefallen hat. Und auch da war er zum Teil ein bisschen arschlochig und auch ein bisschen asozial in seiner Ausdrucksweise. Also wenn er dann von Gamora als grüne Hure spricht, politisch korrekt ist was anderes, aber es ist halt witzig, weil er einfach aus, weil dieser Charakter eben so funktioniert. Ja. Und dann kann man sowas auch verzeihen, wenn dieser Charakter konsistent ist. Man weiß einfach, ne? Mhm. Deswegen ist es witzig, weil diese Figur einfach so unbeholfen in der Art zu kommunizieren ist. Also Groot im ersten Teil funktioniert viel besser in seiner Naivität. Der erste Groot ist einfach nur naiv und liebevoll. Und dieser Groot ist anstrengend und frech. Und das macht's, also das, ich fand jedes Mal, wenn er im Bild, er ist so ein bisschen wie ein extrem selbstbewusster, überselbstbewusster, altkluger Dreijähriger. Ja, aber wirklich. Ne? Also das anstrengendste dreijährige Kind, das ihr euch vorstellen könnt, das am Ende immer ankommt und sagt, habe ich doch gleich gesagt, ich habe es ja besser gewusst. Ne? Und dann auch so dieses, na, ich bin schwer von KP, obwohl man ihm Sachen 12-mal erklärt. Mhm. Und das ist dann auch so ein Witz, der sich, haben wir auch am Anfang schon gesagt, einfach dann irgendwann totläuft. Der war extrem tot. Rockets Herkunftsgeschichte ist im ersten Teil dann auch besser. Also Rocket hatte im Grunde gar nicht mitbekommen so richtig. Also die Herkunftsgeschichte von Rocket ist eine relativ absurde, weil der ist eigentlich auf einem Planeten entstanden, auf einem Krankenhausplaneten, glaube ich, wo Leute halt eben aufgepäppelt worden ist und er ist halt so als lustiges kleines Tier, was dann eben die Kranken dort belustigen sollte, erschaffen worden und kommt eben von, flüchtet von diesem Planeten und wird dann eben zu diesem eiskalten Krieger, kämpft dann auch gegen die Erschaffer von sich und die Rocket Raccoon Comics aus den 70er, 80er Jahren sind auch richtig knallbunt, weil es eben auch so ein, so ein Funny Animal Comic eben ist, aber dann eben mit so Superhelden-Tropes da drin. Okay. Sein erklärter Feind ist ein Hase und das ist also schon eher auf einem Funny Level. Den haben sie auch, wie gesagt, also dieses aktuelle, zu dem originalen Guardians of the Galaxy Team kommen wir gleich nochmal, aber dieses aktuelle Guardians of the Galaxy Team in der aktuellen Zusammensetzung gibt's auch erst seit 2008. Ja. Die sind relativ neu und ich glaube auch mit Hinblick auf, wir drehen da mal Filme von, überhaupt erst entstanden. Und Rocket ist dann eben damit reingebracht worden. Die Figuren gab's alle vorher, aber diese Zusammenstellung eben nicht. Und das macht dieses Team insgesamt auch besonders, weil sie eben als also es ist eben nicht die Justice League, die es seit den 60ern gibt, oder die Avengers, die es auch seit den 60ern gibt, sondern diese Guardians of the Galaxy gibt es eigentlich wirklich erst seit kurzem. Und deswegen ist auch dieser Filmerfolg so unglaublich, weil das eben ein ganz neues Comic-Franchise auch ist, im Grunde genommen. Ja, also optisch hat der Film mir gut gefallen, die Story ist gut erklärt worden, also das Drehbuch, die Dialoge waren schwach, die Figuren zum Teil unsympathisch, aber es ist kein schlechter Film. Es ist nicht der beste Marvel-Film. Ich fand ihn auch deutlich schwächer als den ersten Guardians. Also ich, das mit den unsympathischen Figuren, ja, gehe ich mit. Es fällt echt schwer, als Zuschauerin einige von denen zu mögen. Auf der anderen Seite finde ich es mal ganz erfrischend, dass nicht alles so diese Sunny Characters sind, die man lieb hat, oder diese Tragic Heroes oder Ich könnte dir jetzt sagen, wie es der erste Teil besser macht, weil, wie gesagt, der wiederholt das im Grunde genommen, was der erste Teil macht. Wir gucken den ersten Teil eventuell nochmal irgendwann und besprechen ihn dann auch hier im Podcast, einfach damit du nochmal die Möglichkeit hast. Ein neuer Film für Kathi has never seen. Überhaupt nicht geklaut. Nein, gar nicht. Ja, dann würde ich zum Schluss nochmal so ein bisschen so diesen Fan-Wank mit ansprechen. Denn Ego the Living Planet ist halt wirklich so dieser grimmig reinguckende, auch mit so einem Schnauzbart ausgestattete Planet. Und das erwartet man als Fan. Und das bekommt man. Ja. Das ist ganz witzig. Es gibt eine Menge Cameos von so wichtigen Figuren. Das war das, was ich meinte. Also diese Figuren in dem Film, die ich gar nicht selber zuordnen konnte, die hier dann eben auftauchen. Allen voran Sylvester Stallone, den ich erst gar nicht zuordnen konnte. Weil der auch einer von diesen Ravagers spielt. Taserface ist auch mit dabei. Entschuldigung, das musst du selber bei Taserface lachen. Also das ist einer von diesen Decks, die einfach funktionieren. Ja. Weil Taserface ist so ein Schrumpelkopf und ist auch einer von diesen Ravagers. Und nach dem Motto, ja, was soll das überhaupt heißen, Taserface? Und keine Ahnung, falls das irgendwie cool, dich so zu nennen und so. Ja. Und das kommt dann noch ein zweites Mal wieder. Dann auch diese goldenen, da weiß ich gar nicht, woher. Ja, genau, den Rocket am Anfang die Batterien klaut, nachdem sie von denen eigentlich angehört sind. Sovereign heißen die, glaube ich. Ja, genau, die Sovereign. Die konnte ich auch nicht zuordnen, weil ich mich im galaktischen Marvel-Universum jetzt nicht so auskenne. Aber die haben auch so eine ganz seltsame Gesellschaft, also die auch sehr absurd und cool wirkt irgendwo, weil es einfach so komplett außerhalb. Und dann meldet er sich irgendwie auch mit Taserface. Super seriös immer. Genau. Und er meldet sich eben auch mit Taserface und die Frau auf der anderen Seite lacht sich auch tot. Also das ist einfach so unglaublich witzig. Das ist so cool. Das wäre echt schön. Das sind so Szenen, die wirklich gut funktionieren. Und dann eben auch so diese Truppe, die Sylvester Stallone am Ende des Filmes eben rekrutiert. Und da war meine erste Interpretation, dass es unter Umständen die Starjammers sind. Das ist die Truppe, die um den Vater von Cyclops irgendwas Summers, ich habe den Vornamen gerade vergessen, vom Starjammers Captain, stellt sich aber raus, das sind die originalen Guardians of the Galaxy gewesen. Die gab es jetzt zuletzt als Comic-Reihe unter dem Titel Guardians of the Galaxy 3000, weil die Reihe auch in der Zukunft gespielt hat. Und aus dieser Gruppe kommt eben auch Yondu ursprünglich. Oder Yondu, ich bin mir gerade unsicher. Ja. Ursprünglich. Und auch die ganzen anderen Figuren, also Mainframe, dieser Computerkopf, im Original gesprochen von Miley Cyrus. Dann dieser Kristalltyp, der da auch im Laufe des Filmes schon zu sehen gewesen ist, gespielt von Michael Rosenbaum. Lex Luthor in Smallville. Und wenn die so besetzt sind, also wenn Miley Cyrus eine Sprechrolle hat, wenn Rosenbaum eine Motion-Cap-Rolle hat, Ving Rhames als Charlie 27, der eigentlich so ein grober Wrestler-Typ ist, mit mit so Hosenträgern und so ein Weißer, den man hier mit dem Schwarzen besetzt. Und das sind so Figuren, die setzt man hier nochmal ein. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, selbst ich als Marvel-Fan war nicht in der Lage, die Figuren jetzt, oder als Comic-Fan besser gesagt, die Figuren jetzt sofort einwandfrei zu identifizieren. Also man muss wissen, dass es vorher eine Truppe gegeben hat. Und die sind halt auch heute aktuell noch so obskur, dass sie zum Teil einfach nicht mehr erkannt werden. Also es war tatsächlich für mich so in dieser Schlussszene nahezu, sage ich mal, wo Yondu seine, wie heißt die Truppe? Ravagers? Ravagers Bestattung bekommt. Bestattung bekommt. Alle tot. Genau, nachdem Rocket allen Bescheid gesagt hat, was er am Ende getan hat, wie er sich geopfert hat, nehmen sie ihn quasi posthum doch wieder auf, nachdem sie ihn verstoßen hatten und so. Das ist erstmal super schön, wie diese Massen an Raumschiffen da im Weltall rumschieben und Feuerwerk veranstalten, das war super. Und dann kriegst du aber Einblendungen auf die Brücken der einzelnen Raumschiffe, die dann alle so dieses, ich klopfe mir zweimal gegen die Brust-Dingens machen, was so deren Secret Handshake, keine Ahnung was ist. Das ist auch relativ Standard, diese Serien sind alle cool und das ist halt, genau. Und das war so im Moment, okay, du hast Stallone gesehen, weil den hast du am Anfang auch schon gesehen, wo geklärt wurde, dass Yondu eben verstoßen wurde wegen des Kinderhandels, weil das nicht in den Kodex passte. Dass man den nochmal gesehen hat auf der Brücke, war okay. Weil ich gesagt habe, okay, das ist der, der offenbar so das Sagen hatte, der entschieden hat, dass Yondu da rausfliegt und der jetzt also quasi posthum nochmal vergibt und sagt, ja, es war doch einer von uns. Und dann kamen aber noch ein paar andere. Und das war für mich so dieses... Okay. Und so wie die präsentiert worden sind, auch mit relativ langen Einstellungen, mit Leuten hinter sich, das heißt, die hatten Teams auch hinter sich, hast du halt verstanden, okay, die sind wichtig, aber also ich habe gerade, als ich Ving Rhames gesehen habe, dachte ich so, wow, krass, weil das schon einer meiner liebsten Schauspieler auch ist, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, spielt er auch in Pulp Fiction, glaube ich, mit. Ja, ist, glaube ich, Marcellus Wallace ist, glaube ich, Ving Rhames, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ich bin mir nicht sicher, kann sein. Auf jeden Fall war es für mich irgendwie so in dem Moment, die haben dann auch alle nochmal einen Satz zu Yondu gesagt und zu ihrem Dingens, ihrem Kodex und dass er jetzt doch noch einer von ihnen ist und überhaupt und bla und so, es war alles ganz rührselig. Ich habe auch ein paar Tränchen verdrückt. Aber es war für mich irgendwie so, okay, Leute, die du den ganzen Film über noch nicht gesehen hast, sind jetzt plötzlich da, um Abschied zu nehmen. Kommen die nochmal? Wo gehören die hin? Was ist mit denen? Was will der Film an der Stelle von mir? Hier ist Marcellus Wallace, das ist Ving Rhames. Ja, okay, ja, genau. Und das war irgendwie so, wo ich dachte, so, das ist, da muss man schon echt sich auskennen, damit diese Szene nicht irgendwie total daneben wird. Und vor allem, weil sie ja eben, wie es für Marvel-Filme auch typisch ist, immer nochmal wieder ein bisschen anders sind als in den Comics. Also wir haben ja gerade so ein bisschen so Bilder recherchiert vor der Sendung und die sehen halt zum Teil in den Comics auch aktuell noch komplett anders aus und funktionieren. Also Kruger, der hier eher so ein Cyborg ist mit so Holo-Dingens, ist eigentlich eher so ein magischer Drachenwurm oder irgendwie sowas. Okay. Und Mainframe ist eine Abwandlung von vom Iron Man Suit. Also eine späte Version vom Iron Man Suit. Und der sieht hier auch eher aus wie ein, ich weiß gar nicht, ich hab den gar nicht mehr so gut im Kopf, wie der dann tatsächlich, sie oder er, ich weiß gar nicht, was für ein Geschlecht Mainframe dann in diesem Universum hat. Da wird ja auch viel Gender Swap betrieben. Mhm. Und dieses, die junge Dame, die da mit dem wirren Haar, die konnte ich gar nicht mehr zuordnen. keine Ahnung. Das ist so dieser Fanwank, der dann auch verloren geht für die Leute, die es einfach nicht mitkriegen. Mhm. So dass Ego the Living Planet dann hinterher noch wirklich aussah wie ein Planet mit Gesicht. Ja. Das war ein kurzer Moment, zwei, dreimal zu sehen, hat mir vollkommen ausgereicht. Das war alles, was ich von Ego sehen wollte, wenn es auch nur einmal kurz gewesen ist. Da haben sie mich abgeholt. Das funktioniert auch einfach über die Namensgebung dieses Characters, Figur kann man es ja fast nicht nennen, wenn du die nicht aus den Comics kennst. Genau. Also Ego nicht aus, du siehst aber, okay, dieser ganze Planet, der ja über den Film auch aufgebaut wird als Manifestation von Ego, dann nochmal mit diesem Gesicht drauf zu sehen quasi, das funktioniert super in der kurzen Szene. Weil das war für mich so ein bisschen der erste Punkt, wo ich gesagt habe, wie Kurt Russell spielt Ego, das ist doch ein Planet. Mhm. Weil im Grunde genommen ist Ego nicht anders als Dormammu im Doctor Strange, weil es ist tatsächlich ein das Planet. Das hast du auch gesagt an der Stelle, Dormammu, I come to bargain. Weil dann irgendwann sitzt ja ein Ego drin und dann kommt dann da so als Gesicht an der Wand und ich dachte, Dormammu, I came to bargain. Das habe ich sehr gefeiert. Aber das sind halt so Dinge, die kriegst du halt dann auch nur mit, also so kleine Hints und so auch so Überschneidungen, wenn du dich ein bisschen auskennst. Das, was Ego irgendwann sagt, ist, er möchte mit seiner Transformation des Universums die Ewigkeit erreichen. Ja. Eternity ist ein bestehendes Gotteswesen im Marvel-Universum. Okay. Das ist die Ewigkeit und das ist einer von diesen galaktischen Entitäten im Marvel-Universum. Und das, ich glaube, Eternity ist auch in Doctor Strange schon zitiert worden oder Order of Chaos, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber es gab auf jeden Fall auch Zitate an galaktische Entitäten im Doctor Strange und das ist hier wieder so ein weiterer Punkt. Die Celestials funktionieren in den Marvel Comics ein bisschen anders. Also Ego als Celestial zu bezeichnen, fand ich ein bisschen schief, weil man sieht im ersten Guardians of the Galaxy schon einen Celestial abgebildet und Nowhere, also die Hauptstation, wo dann so ein kleiner Planet im Inneren eines Kopfes eines Celestials, auch der sieht anders aus. Also das, ich kann ja mal ein paar Bilder aus den Comics zeigen. Ganz klassische Jack Kirby-Figuren, die immer mal wieder ausgepackt werden. Also so ein bisschen, man dreht's und ändert so ein bisschen und ich kann nachvollziehen, warum man das macht. Bruce Timm damals bei den Superman-Zeichentrickserien haben sie auch drüber gesprochen, wie sie Brainiac einführen sollen. Mhm. Und dann hat Bruce Timm gesagt, na, wir können doch nicht die Origin von Brainiac ändern. Und dann ist denen eingefallen, na, im Grunde genommen, die Leute, die wir damit erreichen wollen, kennen die Origin aus den Comics gar nicht. Natürlich können wir die Origin ändern. Mhm. Und die Milliarden und Millionen Leute, die in diese Filme reingehen, kennen die Comics nicht. Ändert, was ihr wollt. Ist mir vollkommen egal. Ja. Solange es in diesem einen Universum stimmig ist, passt mir alles. Ja. Ne? Aber das sind so Fanwank-Momente, die mal gut funktionieren und oder dann eben auch den Fan selber überfordern. Ja. Wenn ich Guardians of the Galaxy abschließend Punkte geben sollte, wo der erste für mich irgendwo eine 8 bis 9 ist das ja so eine 7, aber eine sehr gute 7. Ne? Das ist so mein abschließendes Wort. Mega Spaß gemacht, optisch toll. Weiß ich nicht, Mantis war so ein bisschen Plot-Device, aber ansonsten war sie auch cool. Wird wohl jetzt auch regelmäßigeres Mitglied des Teams werden. Ansonsten, also guckt ihn euch an, ist kein schlechter Film, aber an das Original, an den ersten Teil kommt der einfach echt nicht ran. Also ihr werdet auf jeden Fall Spaß im Kino haben. Wir haben da gesagt, wir haben echt gefeiert, sowohl als, ich habe gar keine Ahnung von Guardians of the Galaxy, als auch du als Fan. Wir haben den Film wirklich wahnsinnig genossen in dem Moment. Ja. Der hat garantiert Schwächen. Ja. Welche, die mir auffallen und noch ein paar mehr, die dir auffallen. Ja. Aber das heißt nicht, dass es nicht wahnsinnig Spaß macht, den Film zu gucken. Und genau, also ich war... ich hatte einen Highlight-Moment in dem Moment, als irgendwie Kurt Russell erklärt, dass als er erfahren hat, dass es einen jemanden gibt, der mit bloßen Händen einen Infinity Bla irgendwas Stein anfassen konnte, dachte ich so, das kenne ich! Also den Infinity Stein kanntest du. Genau. Aber das ist eine Szene aus dem ersten Film eben. Genau, und dann dachte ich so, okay, damit kann ich so ein bisschen einordnen zumindest auch. Und das war für mich der Aha-Effekt, auch zu sagen, ah, Moment, Infinity Gem kenne ich von Thor, kenne ich von Doctor Strange. Ein großer Zusammenhang, wuhu! Aber das ist eben so das, wo so diese Puzzlestücke erst ineinander greifen müssen, um dann tatsächlich an einem großen Spaß zu haben. Und ich habe auch Leute getroffen, die gesagt haben, ich habe da keinen Bock drauf, ich möchte einen Film sehen können und möchte eben nicht eine ganze Reihe gesehen haben, um wirklich zu begreifen, was da vollständig, um einen Film auch vollständig erfassen zu können. Das wird schwieriger mit jedem weiteren Marvel-Film. Das wird erstens, also dann vor allem, also zumindest so lange, bis diese Reihe, und das wird auch demnächst mal so sein, bis diese Reihe wirklich mal einen Abschluss gefunden hat oder einen Neustart, der ist irgendwann unabdingbar Neustart stattgefunden hat. Das ist so mein großer Kritikpunkt an MCU eben tatsächlich. Ja. Doch. Aber ansonsten, ich fand's echt. Also schön. Guter Film, hat Spaß gemacht, nicht so gut wie der erste. Viele Macken, nicht zu wenig, aber die Macken überschatten den Rest des Filmes nicht. Ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Und also ich finde optisch auch einfach spannend. Wir haben ihn in 3D gesehen. Ich fand, das habe ich dir gleich am Anfang gesagt irgendwie, ne? Das sah so ein bisschen aus, die Reihenblende, und sobald du auch wirklich die Figuren, also die Schauspieler nicht in groß drin hattest, sondern in einer größeren Umgebung, sah es sofort aus wie irgendwie so eine Eisenbahnmodellwelt, fand ich. Das wiederholen sie 2-3 Mal und dann ist, da ist für mich dann 3D auch hübsch. Und es gibt so 1-2 Szenen mehr, wo dann so Blubberbläschen auf dich zufliegen oder sowas. Genau. Das sind auch sehr hübsch. Und dann habe ich auch versucht, die so zu popularisieren. Also, irgendwie wieder liegt es an dem 3D bei uns im Kino, was gut ist, weil das andere Kino hat das nicht so gut. Da ist das 3D sogar ziemlich scheiße. Und das hat mir damals den Avengers-Film auch so ein bisschen versaut. Mhm. Weil es auch so ein Auf... Also bei Avengers war es aber auch so, da war das, glaube ich, hinterher postmäßig so draufgejagt. Also ich weiß gar nicht, es gibt so zwei Arten. Also entweder kannst du den Film gleich in 3D drehen oder hinterher draufrechnen. Ja. Ich glaube, Avengers ist hinterher draufgerechnet worden. Okay. Vielleicht ist dieser Film nativ in 3D gedreht worden, kann ich nicht sagen, aber hier funktioniert's. Also die Optik des Films rechtfertigt das 3D. Ja. Wir haben vorher noch überlegt, ob wir 2D oder 3D gucken und haben uns dann einfach von der Zeit her für eine Vorführung in 3D entschieden. Ich glaube, eine andere gab's in dem Kino auch gar nicht. Genau, und ich habe es nicht bereut. Also ich bin sonst bei 3D auch ein bisschen so, ich denke, es gibt viele Filme, wo es einfach unnötig draufgepackt wird und mir das Geld aus der Tasche zieht. ich fand es hier richtig gut. Also es hat echt Spaß gemacht. Es sah gut aus. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war echt eine Freude, den Film in 3D zu sehen. Also es hat dem Film nichts hinzugefügt, weil das ist das große Problem, was ich mit 3D habe. Du hast kein also das bedeutet nichts für den Film selber, für die Handlung oder für das, wie der Film geschrieben ist. Also man könnte das 3D weglassen, der Film wäre identisch, aber es sah hübsch aus. Und das schaffen wenige 3D-Filme, wo ich wirklich sage, ich habe es 3D genossen. Mhm. Doctor Strange war da ein bisschen schwächer, was das 3D angeht. Hier fand ich es, also es passte, es war dem Film gerecht und also die Optik des Filmes hat das 3D gerechtfertigt. Sagen wir es zumindest so mal so als Abschluss. Ich würde dann jetzt auch gerne zum Schluss kommen, weil ich muss den Bums noch schneiden. Alles klar. Möchtest du noch ein abschließendes Wort sagen oder war es das schon? Zu mir war es das jetzt, glaube ich. Ja. Gut, habt ihr gehört? Das war es jetzt. Ihr könnt jetzt abschalten. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Got no people skills, but he's good with motors. That weird thing by his side, an infantilized sequoia. The two of them walk by, people say, oh boy. They ask me why I'm bringing a baby into battle. That's really irresponsible and getting them rattled. I said, give me a break. Get off of my back, damn it. I didn't learn parenting. My daddy was a planet. Start to hustle, proud. Remember.